Die Philister aber hatten die Lade Gottes an sich genommen und sie von Eben Haizer nach Asdod überführt. Darauf nahmen die Philister die Lade Gottes, brachten sie in den Tempel Dagons und stellen sie neben Dagon hin. Als aber die Asdoditer am andern Morgen früh in den Tempel Dagons kamen, gewahrten sie, dass Dagon vor der Lade Jahwes niedergefallen war auf sein Angesicht. Da nahmen sie den Dagon und stellen ihn wieder an seinen Platz. Am andern Morgen früh aber befand sich, dass Dagon abermals vor der Lade Jahwes auf sein Angesicht niedergefallen war, und zwar lagen der Kopf Dagons und seine beiden Hände abgeschlagen auf der Schwelle, nur der Rumpf Dagons war noch von ihm zurückgeblieben. Daher treten die Priester Dagons und wer irgend den Dagon-Stempel besucht bis auf den heutigen Tag nicht auf die Schwelle Dagons in Asdod. Es lag aber die Hand Jahwes schwer auf den Asdoditern, er setzte sie in Schrecken und schlug sie mit Pestbeulen, sowohl Asdod als sein Gebiet. Als aber die Leute von Asdod merkten, dass es an dem sei, erklärten sie, die Lade des Gottes Israels soll nicht länger bei uns bleiben, denn seine Hand lastet schwer auf uns und unserem Gott Dagon. Darauf sandten sie hin, versammelten alle Fürsten der Philister zu sich und sprachen, was sollen wir mit der Lade des Gottes Israels anfangen? Jene erklärten, nach Gad soll die Lade des Gottes Israels übergeführt werden. Da führten sie die Lade des Gottes Israels dorthin über. Aber nachdem man sie übergeführt hatte, kam die Hand Jahwes über die Stadt in Gestalt einer gewaltigen Bestürzung, und er schlug die Bewohner der Stadt, klein und groß, dass die Beulen an ihnen hervorbrachen. Da schickten sie die Lade Gottes nach Ekron. Als aber die Lade Gottes in Ekron ankam, da wehklagten die Ekroniter, sie haben die Lade des Gottes Israels zu mir übergeführt, um mich und mein Volk dem Tode preiszugeben. Sodann sandten sie hin, versammelten alle Fürsten der Philister und forderten, schick die Lade des Gottes Israels fort, dass sie an ihren Ort zurückkomme und nicht mich und mein Volk umbringe. Denn es war eine tödliche Bestürzung über die ganze Stadt gekommen, gar schwer lag die Hand Gottes darauf. Die Leute, die nicht starben, wurden mit Pestbeulen geplagt, und das Wehgeschrei der Stadt stieg zum Himmel empor.